Dialog 14 im Britischen Museum. Dialog 14 in the British Museum. Können Sie mir bitte sagen? Excuse me, can you tell me? Wo der Eingang zum Museum ist? Where the entrance to the museum is? Gehen Sie bei der ersten Abzweigung nach links. Take the first turning on the left. Guten Tag. Good morning. Kostet der Eintritt heute etwas? Is there any charge for admission today? Ja, nur sonntags ist der Eintritt frei. Yes, only on Sundays admission is free. Wie lange ist das Museum heute geöffnet? How long is the museum open today? Heute bis 5 Uhr. Today till 5 o'clock. Wo kann ich bitte die Plastiken finden? Can you tell me where to find the sculptures, please? Auf dieser Seite. On this side. Es gibt einen Spezialführer, wenn Sie einen möchten. There's a special guide, if you'd like one. Ja, bitte, auf Deutsch. Yes, please, in German. Nützliche Fragen. Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Is there a reduction for children? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Is there a reduction for students? Gibt es eine Ermäßigung für Senioren? Is there a reduction for senior citizens? Wann ist die Kirche geöffnet? When is the church open? Wann ist das Schloss geöffnet? When is the castle open? Wann ist der Dom geöffnet? When is the cathedral open?